Hochzeit, Hochzeit, so! Natalia Haider! Immer so lustig, immer so lustig! Wie den Rutztutz! Mit dem Rutztutz, tutz, de, komm doch mit dem Rad, de, lauf die ganze Kreisburg und verschmutz die ganze Rad. Mit dem Rutztutz, tutz, de, komm doch mit dem Rad, de, lauf die ganze Kreisburg und verschmutz die ganze Rad. Hochzeit, Hochzeit, die Beeilende, der arme Mensch, der verschmutz doch die ganze Rad. Immer so lustig und so wohl. Ihr habt Mutter heiratet bei uns. So gut.